Weit FM. Es ist 21 Uhr. Die Welt ist eine Scheibe bei Byte FM mit Götz Adler. Die Welt ist eine Scheibe bei Byte FM startet heute mit einem Sound, der ganz klar in die 90er Jahre weist und an Bands wie Nirvana, Hole, auch die Pixies oder Weezer denken lässt. All Filler, No Killer ist das zweite Album des österreichischen Quartetts Bates betitelt, die mit deutlich Druck dank einer gegenüber den 90er Jahren soundlich fortgeschrittenen Produktion ganz schön abrocken hier und mit einem einfachen Konzept beim Songwriting und einer sehr gut produzierten Umsetzung mit ihrer auch Punkrock-infizierten Variante von Alternative Rock ziemlich gut abgehen. Nicht nur eben beim Song Fucking Fake. Dabei unternehmen Bates dann auch schon Ausflüge Richtung Garage Rock oder Punkrock, aber auch zum Indie-Pop. Die Melodien auf All Filler, No Killer sitzen und setzen sich fest. Und Bates-Sängerin Sonja Meyer hat eine ziemlich rotzige Stimme mit viel Bandbreite. Bates erfinden auf All Filler, No Killer das Zahnrad wirklich nicht neu. Aber es ist irgendwie auch schön, dass eine Band aus Mitteleuropa mit typischem 90er-Jahre US-Alternative-Rock auf derart hohem Niveau reüssiert. Bates sind nochmal zu hören mit einem Song, der doch ein wenig an Nirvana erinnert. Hey Girl! Hey! Me too. Mit garagigem Rockabilly-Offbeat sind die Cramps im Geiste mit dabei, wenn die Kanadier von Hot Garbage aufs Mobiltelefon schauen. Look at my phone von Hot Garbage. Das ist ein Bandname, der so klischeehaft und naheliegend simpel klingt, dass er irgendwie auch schon wieder gut ist. Precious Dreams nennt sich das zweite Album der Band Hot Garbage aus Toronto, das soundlich unterwegs ist zwischen Garage-Punk, Krautrock und Post-Punk und auch mit 70er-Jahre-Psychedelic- und Space-Rock-Elementen hantiert, was dann Assoziationen von Black Angels bis Helios Creed hervorruft. Doch Hot Garbage driften dabei nicht etwa in die Weiten des Alls, sondern sind immer tough dabei und reiten mit teils hoher Geschwindigkeit erdig durch eine dunkle Welt brennender Post-Punk-Riffs. Das tönt gleichzeitig elegant und gewissermaßen auch motorisch, jedoch phasenweise auch brutal, wie Bands wie A Place to Bury Strangers, dann wenn die Gitarre gleißend neuselt. Hier ist noch einer von den Precious Dreams von Hot Garbage, nennt sich Lowering. Jetzt bitte nicht in die Hose machen, ob des harten Punk-Blues, den die Band Pissed Jeans aus Pennsylvania eben bei dem Song Helicopter Parent präsentierte. Ein Song des ersten Albums seit fast 7 Jahren von Pissed Jeans, das den Titel Half Divorced trägt und wiederum auf dem amerikanischen Label Sub Pop erscheint. Das 6. Album von Pissed Jeans wartet mit der bandtypischen Bissigkeit und dem bandtypischen Humor auf und thematisiert gern die Schieflage zwischen jugendlichem Optimismus und den ernüchternden Realitäten des Jungerwachsenseins, so wie eben der Song Helicopter Parent, ein Song über überfürsorgliche Eltern, die ständig um das Wohl ihres Kindes kreisen. Musikalisch sind sich Pissed Jeans treu geblieben und irgendwo im Bereich zwischen Punkrock und Post-Hardcore zu Hause. Das geht schon ganz schön deftig hier zur Sache auf Half Divorced. Als laut, heavy, noisy Punkrock hat die Band selbst ihren Sound mal beschrieben und das passt nach wie vor trefflich für den Sound von Pissed Jeans. Wenn brachiale Riffs auf den räudigen Gesang von Screamer Matt Corvett treffen und die Rhythm-Section zwischen nach vorn bretternden Melodielinien und harschen Breaks Seil springt. Die Lage ist kritisch, das ist nichts Neues, auch in den USA. Negative Vibes gibt's überall, wohin Pissed Jeans blicken. Ein Grund, pissed zu sein, bietet diese kleine Songrundreise jetzt hier durch amerikanische Städte. Pissed Jeans wollen in keiner davon leben, denn everywhere is bad. Everywhere is bad. Byte FM. If I pose in a thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tail with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, if I blister the hum, will you breathe? Am I almost there? Stare, will you kneel? I am baby's breath, I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I see, I dance till my feet bleed. Ein ungewohnt bluesiger, etwas zurückhaltender Song vom neuen Album Tank der Band Idols. Beim Hören von Tank offenbart sich rasch, dass es sich um ein spezielles, etwas anders geartetes Album in der vier vergleichsweise rabiatere Vorgänger enthaltenden Diskografie der aus Bristol stammenden Band Idols handelt. Im Vorfeld wurde vom Love-Album gesprochen. Doch das trifft irgendwie die Sache auch nicht so ganz. Die Trademarks sind auch auf Tank omnipräsent und oft genug trümmern Idols auch hier auf Tank nach vorne. Und Joe Talbots Stimme sitzt mit Rauheit oben auf. Aber es gibt hier auf Tank noch eine andere Seite. Eine clever inszenierte, im Ganzen kontemplativere, bisweilen auch halluzinogene, auf alle Fälle atmosphärische musikalische Seite, die nicht nur durch entsprechende lautmalerische und reduziertere Instrumenteneinsätze betont wird, sondern Joe Talbots Stimme in einfühlsamerem Licht erstrahlen lässt und eindrucksvoll beweist, dass dieser beileibe nicht nur ein Nöler und Lamentierer mit Punkrock im Blut ist, sondern auch ein stimmlich vielfältiger Sänger auf der Suche nach Seelenheil. Das Album Tank von Idols besitzt eine im Vergleich zu den Vorgängern andere Form von Kraft. Eindrucksvoller Minimalismus bei der Umsetzung prägt das Songwriting. Die Produktion von Nigel Godrick und Kenny Beats tut ihr Übriges. Bei allen reduzierten Noiseleien entfaltet sich als Begleitfilm eine eindrucksvolle Dynamik auf Tank. Und mit seinen Grautönen bohrt sich das Album gnadenlos in die Gehörgänge. Idols sind gleich nochmal hier am Start mit Gift Horse. Watch my mind, stay steep, go, fuck, watch what? Podcast. Yeah. See me now, all stretched across the skies, yeah. Walking Flying, ein Song, der auf motorischem Beat aufbaut und mit toller Post-Punk-Gitarre und charismatischem Gesang aufwartet. Mit ihrem dritten Album The Great Calm greift die belgische Band Whispering Sons nach den Sternen, was an einer gewissen Neuausrichtung liegen mag. Immer noch sind Whispering Sons mit allen Fasern im Post-Punk unterwegs. Das neue Album besticht durch den Zuschnitt der Songs auf den unter die Haut und an die Nieren gehenden charismatischen Halbsprechgesang von Fenne Kuppens. Die Songs besitzen einen hohen Grad an Dynamik. Die Band agiert auf den Punkt mit oft auch dem genau richtigen Grad an Zurückhaltung und Ausbrüchen an den richtigen Stellen. Manchmal reiten Whispering Sons auch einen Basisriff von Bass und Schlagzeug zu Synthesizer-Teppichen stoisch durch die Dunkelheit. Dazu lamentiert Kuppens in unwiderstehlicher Manier und klingt wie eine Mischung aus Joe Casey von Proto Martyr, Florence Shaw von Dry Cleaning und Stuart A. Staples von Tindersticks, während die atonale Gitarre exaltiert überwältigende Melodiefiguren und Lautmalerei praktiziert. Hier vom bislang besten Whispering Sons Album mit Poor Girl ein weiterer Song. The poor girl, she's lying face down in the snow. Her palms black, her heart burned to the core. The soft breeze lifts the hair out of her face and covers the sides of her whole life. Left to freeze. Oh, poor girl. Can't you even spare me a smile? You turn your one-man show into a crowd. The latest talk of the town. You turn your one-man show into a crowd. Face down in the snow. Her palms black, her heart burned to the core. The soft breeze lifts the hair out of her face and covers sad sights, a whole life left to freeze. Oh, poor girl. Can't you even spare me a smile? You turn your one-man show into a crowd. The front row seat to tragedy. Close enough to feel the heat. First hand experience. Can't you even spare me a smile? This front row seat. Close enough to first hand feel the heat. Sleep-eyed passes by. Don't be deceived by what you see. I'm still here, even though there seems to be nothing left of me. And I've been sheltering this flame ever since I planned my escape. Split second, and now I remember nothing of those years. Nothing of those years. Have you ever seen something as beautiful as this? Have you ever seen something as beautiful as this? Have you ever seen something as beautiful as this? Have you ever seen something as beautiful as this? Poor girl, have you ever seen something as beautiful as this? Have you ever seen something as beautiful as this? Poor girl, have you ever seen something as beautiful as this? Have you ever seen something as beautiful as this? Byte FM. Hunting down oligarchs, take them all for what they got, and that's a lot. In the yard and on a yacht, avoiding unnecessary stops. Your ankle to the bottom of the sea. and villas in Capri. Oh, admit it, you don't feel a thing, do you? Act on a whim to be seen. Send the chopper for ice cream. Waving the white flag. International Waters, ein Song vom vierten Album Souvenir der Band Omni. Ihre Songs sind durchzogen von einer ständigen Unruhe. In den messerscharfen Gitarrenriffs lebt bei Omni eine renitente Aufgewühltheit mit Post-Punk-Geschmack, die sich immer wieder in Griffigkeit dreht und clevere Refrain-Passagen mit beinhaltet. Souvenir, das bislang beste Album des Trios Omni aus Atlanta, lebt von den Gegensätzen aus Kantigkeit und Philip Frobos gesanglicher Melodiosität und stimmlicher Coolness innerhalb seiner vielfältigen Performance mit einer tollen Mischung aus Narration, Lament und gesanglichen Spitzen. Spielerisch ist das Ganze exzellent in Szene gesetzt, von der visionären Verschlungenheit der präzisen Riffs mit oft synkopischem, kraftvollem Schlagzeug von Chris Jonker und absolut großartigen, oft atonalen Gitarren von Frankie Broyles zwischen arty Indie-Rock und progressivem Post-Punk. Omni sind hier nochmal zu hören mit Plastic Pyramid. Are you hydrated, baby? What are you, a tall drink of water? Would you go away with me? Well, we could, but why bother? When you know, when you know, when you know, you don't need to see it all. That right? Yeah. Yeah? Why bother? Plastic pyramid. Safest way to play God. Das Lachen bleibt einem schon mal im Halse stecken angesichts fehlender Utopien. When Laughter Stops, ein Song vom neuen zweiten Album Where Is My Utopia der britischen Band Yard Act aus Leeds, die nach ihrem sensationellen und zu Recht erfolgreichen Debütalbum Overload jetzt den Sprung nach vorne raus aus dem Post-Punk-Ghetto in eine Freeform-Welt wagen, die stilistisch mit einem geschmackvoll und clever inszenierten Gebräu voller Querverweise beeindruckt. Auf Where Is My Utopia passiert diesbezüglich wirklich viel und nicht unbedingt immer Erwartbares. Yard Act haben keine Scheuklappen und verstehen es, die Blockparty mit Post-Punk-Gewitter zusammenzubringen. Sie integrieren immer wieder auch mal DJ-Action im Scratch-Style, einen Breakbeat oder einen Dub-Rhythmus. Dazu gibt's coole Spoken-Word-Skits. Yard Act funken genauso viel, wie sie Post-Punken und sind dabei unterwegs mit typisch britischem Zungenschlag, aber andererseits auch auf den Spuren von New York City mit No Wave und Big Apple Underground und Verweisen der späten 90er Jahre. Yard Act zehren hier genauso vom Disco-Punk der 80er Jahre und von LCD Sound System, von frühen Public Image Limited, von den Groove-Rock-Hochzeiten von Beck in den 90er Jahren. Der White Funk ist in seiner urbanen Variante auf Where is My Utopia immer in der Nachbarschaft. Yard Act interpretieren Crossover als eine neue Spezies auf einem umwerfenden Album, dem Yard Act-Sänger James Smith mit enormem erzählerischem Rückgrat seine Stimme schenkt. Bevor es gleich mit Yard Act Dancy wird, sagt nach knapp einer Stunde: Die Welt ist eine Scheibe bei Byte FM. Götz Adler, adieu. Gleich im Anschluss gibt's hier bei Byte FM Schöner Wohnen mit André Langenfeld. Und hier ist zum Abschluss von Die Welt ist eine Scheibe der Dream Job von Yard Act. Down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my God, it's ace! Just look at my face. Top. I'm on top of the world. Then, of course it is. Boss. Why can't we travel in business class? Pop the pop because life is sweet. So neat it can't be beat. It's geese. Slap me is decent. Not bad. It's alright, yeah. FM in eigener Sache. Hier ist Sandra Z. von Golden Glades. Byte FM bietet rund um die Uhr handverlesene Musik ohne Werbeunterbrechung, aber uns fehlt das finanzielle Polster, deshalb brauchen wir eure Hilfe. Unterstützt unbestechliches Radio, werdet Mitglied im Förderverein von Byte FM und sichert euch den Zugriff auf unser Archiv mit allen Sendungen, die ihr dann hören könnt, wann ihr wollt. Die Anmeldung geht über unsere Homepage. Klick auf Freunde von Byte FM und los geht's. Vielen Dank.